Lies jetzt die Aufgabe 12. Aufgabe 12. Jörg, wie kommst du zum Kino? Am liebsten würde ich mit dem Fahrrad fahren, aber es regnet. Die Straßenbahn ist immer so voll und der Bus fährt nicht oft. Dann wohl mit der Straßenbahn, auch wenn ich keinen Sitzplatz bekomme. Die fährt alle 10 Minuten.